Welches sind die Gaben, die die Leiber der Auserwählten schmücken werden? Die Gaben, welche die verklärten Leiber der Auserwählten schmücken werden, sind erstens die Leidensunfähigkeit, durch die sie nicht mehr leiden oder Schmerzen irgendwelcher Art unterworfen sein können, noch Speise oder Ruhe oder etwas anderes nötig haben. Himmel, wollen Sie ewig Halleluja singen und einmal dabei müde werden. Unglaublich. Leidensunfähigkeit, so wie es am Anfang bei Adam und Eva gewesen ist. Zweitens Helligkeit, außer dass sie auch keine Speise oder Ruhe benötigen, außerdem im Himmel. Zweitens die Helligkeit, durch die sie wie die Sonne und die übrigen Sterne leuchten werden. Weil eben mit Gott alles Licht ist. Gott ist Licht, wie der Heilige Johannes sagt. Und ähnlich sind auch die Leiber der Auserwählten. Die Auserwählten in dem Auferstehungsleib. Drittens Schnelligkeit, durch die sie in einem Augenblick und ohne Ermüdung von einem Ort zum anderen, von der Erde zum Himmel kommen können. Viertens Freiheit von irdischer Materie, durch die sie ohne Hindernis jeden Körper durchdringen können, wie der auferstandene Christus es getan hat. Obwohl Gott etwas von der Materie benutzt, die zu den Menschen gehört hat, ist es keine, sind sie dadurch nicht beschwert irgendwie, sondern sind ganz von der irdischen Materie befreit. So wie Christus durch den Stein hindurchgegangen ist, bei seiner Auferstehung aus dem Grab herausgekommen ist, der Stein noch davor war, oder dann in den Abendmahlsaal eintritt und wieder hinausgeht, ist kein Problem für den Auferstehungsleib.